Di rose, di lilie, di taube, di sonne, di liebe, alle Liebeswunde, ich lieb sie nicht mehr. Ich liebe alleine die kleine, die feine, die reine, die eine. Sie selber aller Liebe Bronne, ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die kleine, die feine, die reine, die eine, die eine.